Fremde in der Kirche da. Manuel, dein Vater, der ließ dich gehen. Er nahm das viele Geld und sagte ja. Der Junge aus Kastilien, der war dann über Nacht ein Star. Und in der großen Welt, da kam das große Geld. Das steckten alle ein, doch nur nicht du, nein. Kanda, Kanda, sein. Manuel, ich kenn das Dorf, das du liebst. Nun bist du eingesperrt in Stadt und Stein. Manuel. Ich kam und hab dich weinen gesehen. Manuel. Du wolltest mit mir gehen. Das fing an. Es war wie immer, du bekamst Applaus. Manuel. Ich wüsste gern, für wen du jetzt singst.